Welche Fehler solltest du gerade zu Beginn deiner Selbstständigkeit vermeiden? Welches Mindset braucht es, um zum Unternehmer zu wachsen? Und wie kann man sich eine ideale Tagesstruktur erstellen? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die Ehre und darf ein wundervolles Interview mit dem lieben Leon Langhorst mit dir teilen. Leon ist mehrfacher Unternehmer, ist 23 Jahre alt und hat wirklich einiges auf dem Kasten, das wirst du gleich merken. Er ist jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren im Online-Marketing-Bereich tätig, hat früher bei Christian Bischoff gearbeitet und mit anderen großen Marken zusammengearbeitet. Und was ich bei ihm ganz besonders beeindruckend finde, ist wirklich, dass hinter dem, was er sagt, echt was steckt. Also der Leon ist kein Schwätzer, sondern er setzt die Dinge auch um und er lebt es und das merkt man. Und ja, ich freue mich einfach riesig, das Interview jetzt mit dir zu teilen und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Leon, schön, dass du da bist. Danke dir, Lena, für deine Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Lass uns direkt starten mit den Einstiegsfragen. Die erste, was sind deine wichtigsten Werte? Meine wichtigsten Werte sind Wachstum, Freiheit und Verbundenheit. Alle drei mega. Zusammen. Das kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was diese einzelnen Werte für dich bedeuten. Super gerne, ja. Ich habe das für mich auch bei einem längeren Prozess rausgefunden, also längeren Prozess namens Leben einfach und Reflexion. Wachstum, ich bin einfach ein Mensch, der halt sein Potenzial entfalten möchte, weiterkommen möchte, sich dementsprechend auch Dinge vornimmt als Unternehmer ohnehin. Das heißt, na, Stillstand ist das, was mich im Leben, ja, ich sag mal, weniger beglückt, was nicht immer nur schneller oder höher, schneller weiter heißen muss, aber so konstanter Fortschritt einfach. Mhm. Tony Robbins sagt, can I, also constant and never ending improvement. Und genau, das ist Thema Wachstum. Thema Freiheit. Ich bin einfach jemand, der sich gerne seine eigenen Strukturen, Systeme baut, so wie er sich darin einfach wohlfühlt. Das heißt, mich kann man super schwer einfach irgendwo reinpressen und sagen, hey, du musst nach diesem Maße leben und so hat es alles zu sein. Ich hatte schon immer einen sehr hohen Freiheitsdrang. Ich glaube, kann man in verschiedensten Richtungen jetzt auch dann weiterführen, von Beziehungen bis hin zu vielleicht einfach der Lifestyle und ja, auch Beruf natürlich. Und zuletzt Verbundenheit, weil ich glaube, Verbundenheit ist das, was im größeren Sinne die Dinge zusammenhält, was im größeren Sinne dem Leben auch einen gewissen Sinn gibt. Und Verbundenheit bedeutet für mich, dass alles, was ich tue, mit einer gewissen Lebensdienlichkeit einfach zusammenhängt. Das heißt, Beruf sollte lebensdienlich sein, Beziehungen beruht auf Verbundenheit, natürlich Freundschaften, Familie, alles beruht so auf Verbundenheit. Das heißt, am Ende des Tages geht es ja auch um Menschen und dementsprechend, das ist immer ein ganz, ganz großer Wert, der mitschwingt, natürlich auf Beziehungsebene umso mehr, aber trotzdem auch ja ein Wert, der genauso auch im Beruf zum Beispiel mit drin sein sollte. Genau. Ja, super spannend. Darauf können wir gerne später nochmal näher eingehen, da habe ich noch ein paar Rückfragen. Aber machen wir erstmal weiter mit der zweiten Einstiegsfrage und die ist, was darf bei dir an einem richtig, richtig guten Tag nicht fehlen? Das kann was ganz Kleines sein, wie der Kaffee am Morgen oder was auch immer. Was ist es bei dir? Ja, also ich glaube, an einem richtig guten Tag, da darf bei mir einfach der Sport nicht fehlen tatsächlich. Also ich bin jemand, der über den Sport wie meditiert beziehungsweise auch einfach abschalten kann, seine Energie praktisch auch raushauen kann. Das heißt, an einem richtig guten Tag ist Sport, ich würde jetzt auch Wandern dazu zählen oder so, Sport beziehungsweise ja Bewegung in irgendeiner Form auf jeden Fall mit dabei gewesen. Ja, mega. Und dann die dritte und letzte Frage, auf die du gerne eine etwas ausführlichere Antwort geben kannst. Yes. Was war so im Rückblick die größte Herausforderung? Vielleicht war das irgendeine Phase in deinem Leben und vor allem, was hast du daraus gelernt? Wie wendest du diese Erkenntnis auch heute noch auf dein Leben an? Gibt's da was? Ja, ist eine sehr spannende Frage tatsächlich, wo ich auch jetzt im ersten Moment ein bisschen bohren könnte, überlegen könnte, okay, was war vielleicht wirklich so das Allergrößte? Am Ende des Tages, ich glaube, mit das Schwierigste, und ich denke, Lena, du wirst da eventuell aufgrund deiner Story und auch der Tatsache, dass du auch zur jüngeren Generation gehörst, mit ein Stück weit zustimmen können. Mit das Schwierigste in meinem Leben war, glaube ich, so ein bisschen Dinge zu machen, die nicht normal sind, also gegen den Strom zu schwimmen und am Ende des Tages zu dem zu stehen, was ich will, wer ich bin und was auch so meine Träume sind und was alles so in meinem Leben dazugehört. Also einfach ein komplett anderes Leben überhaupt erstmal anzunehmen und in diesem Prozess auch zu verstehen, du bist deswegen jetzt nicht irgendwie anders, schlechter, besser oder so, sondern du bist halt einfach du selbst mit dem, was du halt in dir spürst. Und das ist definitiv ein großer Prozess gewesen, gerade nach dem Abitur. Also ich habe nach Abitur mit geplatzter ersten großen Liebe da gestanden, mit absolut gar keinem Geld. Ich bin in meiner Sportprüfung gescheitert. Ich wollte eigentlich Sportwissenschaftler werden. Und dann stand ich da mit einer Menge Neugierde und auf dem Weg Online-Marketing und so Dinge nebenbei zu lernen. Und ich habe damals schon Bitcoin entdeckt, als er noch im dreistelligen Bereich war. Und all solche ganz vielen Dinge. Ich habe Network-Marketing probiert und so weiter. Aber all diese ganzen Dinge haben in meinem Umfeld einfach nicht auf Anklang getroffen. Also ich hatte das Gefühl, ein Stück weit mit den Dingen auf mich allein gestellt zu sein und hatte eine Phase, in der ich mal sagen würde, ich war so der vielleicht einsame Löwe, der einfach ja alleine auf Jagd gegangen ist und sich ein Stück weit durchgekämpft hat, bis er halt ein passendes Rudel gefunden hat. Und das war definitiv keine einfache Zeit. Ja. Ja. Super, super cool. Lass uns da so ein bisschen näher drauf eingehen. Also du hast gerade deine Situation nach dem Abi beschrieben. Wie ging es dann weiter und vor allem, wie konntest du trotz aller Zweifel von außen, von deinem Umfeld, eine Entscheidung treffen, die dich auf den Weg gebracht hat, wo du auch heute bist irgendwie? Was waren da so die Prozesse? Welche wichtigen Entscheidungen hast du für dich getroffen? Und vor allem auch, sind jetzt ganz schön viele Fragen, aber wie bist du mit diesem Gegenwind, weil ich kenne das definitiv auch, wie bist du mit diesem Gegenwind vom Umfeld umgegangen? Ja. Also ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Am Ende des Tages habe ich jetzt nicht mal so direkt den Gegenwind bekommen, sondern vielmehr einfach keinen Zuspruch. Das heißt, man hat ja auch das Gefühl gehabt, ein Stück weit damit alleine zu sein oder eben andere Interessen, halt nicht auf der Abi-Fete zu sein und stattdessen irgendwie, keine Ahnung, Online-Marketing zu lernen oder so. Das heißt, es war eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel mit mir alleine war und das hört sich jetzt so plakativ an, aber eine tragende Säule war am Ende des Tages wirklich immer, dass etwas in mir war, das Begeisterung ausgelöst hat. Und diese Begeisterung hat sich in Form von, ja, ich sag jetzt mal, Energie in irgendeiner Form weitergetragen. Also ich hatte konkret damals eben auch einen Mentor beziehungsweise auch einen Chef, wo ich als Praktikant im Online-Marketing auch mit drinne war. Und ich habe halt gesehen, was der drauf hat, was möglich ist, was die Leute an Ergebnissen haben. Für mich hat es auch rationale Sinn ergeben. Also Online-Marketing vor dann jetzt, ich glaube, 5 Jahren mittlerweile, ja, 5 Jahren, ist nochmal ein ganz anderer Zeitgeist gewesen. Also damals waren die Vorzeichen nochmal ganz andere. Und ich habe das halt einfach erkannt und am Ende des Tages auch habe ich keine andere Alternative gesehen. Also ich habe tatsächlich auch dann nochmal eine Sportprüfung gemacht in der Sporthochschule Köln. Habe sie damals auch in Schwimmen gepackt, aber wie das Universum am Ende des Tages wollte, muss ich forschen, ich habe drei Prüfungen gemacht. Ist eine längere Story, ich mache die mal kurz. Ich habe 2-mal die Schwimmprüfung nicht geschafft, weil ich als Kind einmal fast ertrunken bin und mir während dieser Schwimmprüfung, in diesen Sportprüfungen, so eine Art Hysterie hochgekommen ist, so eine Angst von Sauerstoffmangel im Wasser aufgrund dieser Erfahrung der Kindheit. Ja. War mir vorher nie bewusst gewesen. Dadurch habe ich 2-mal komplett Schwimmen verkackt, obwohl ich es im Training immer drauf hatte. Und habe dann ein halbes Jahr lang noch an diesem Plan B weiter daran gearbeitet. Und dann kam Sporthochschule Köln, da habe ich Schwimmen dann gepackt, aber wie das Universum es halt wollte, habe ich mich 3 Tage vor dieser entscheidenden Sportprüfung in Köln, die nur alles halbes Jahr einmal ist, bin ich umgeknickt, in meinem allerletzten Turntraining umgeknickt, habe mir die Bänder überdehnt und konnte dort halt keine Leichtathletik machen, war auch dann wieder rausgeflogen. Bedeutet, ich habe zu dem Moment die Zeichen auch einfach erkannt. Manchmal gibt das Leben dir so eindrücklich gewisse Zeichen und ich wollte zwar eigentlich immer Sportstudent werden, ich habe nur Abitur gemacht, um Sportstudent zu werden. Ich habe das beste Abitur im Sport nach meiner Schule gemacht, im Mündlichen jedenfalls. Ich war so ein Freak in der ganzen Sache und das Leben hat mir halt immer wieder gesagt, das ist anscheinend nicht dein Weg. Ich meine, ich habe mich ein halbes Jahr lang vorbereitet, war topfit und im allerletzten Training bin ich im Aufwärmen umgeknickt und ja, dann war ich alternativlos. Also die Alternative war halt, also ich stand damals, das war jetzt Anfang 2018 halt da und Sportprüfung nicht geschafft, aber währenddessen mich schon im Online-Marketing so weit weiterentwickelt gearbeitet, dass ich, das ist lustige, einen Monat später schon bei Christian Bischoff angestellt war als Social Media Manager und auf einmal, ich sag mal, dieses neue Rudel entdeckt habe. Das heißt, ich war zwar trotz des Rückschlages mit der Sporthochschule in Köln nur kurz davor gewesen, entsprechend neue Möglichkeiten zu entdecken. Und ich habe auf der einen Seite also diese Begeisterung in mir gehabt, um es mal zusammenzufassen. Ich habe so ein bisschen die Zeichen des Lebens entdeckt, wo das Leben mich immer wieder hingelenkt hat und habe das interpretieren und verstehen können. Und ich war zu guter Letzt auch einfach proaktiv genug, weil ich habe mich halt proaktiv bei Christian Bischoff beworben, habe proaktiv dann mit meinem heutigen Business-Mentor auch zusammengesessen und mich gut verkauft. Wenn ich ihn heute frage, ne, ich spreche von Jens Schlangenotto, Geschäftsführer von Christian Bischoff, entsprechend einer meiner Business-Mentoren bis heute. Ich hatte gar nichts im Grunde. Ich hatte keine Ausbildung, kein Studium, habe trotzdem dort gesessen in einer Firma, die bei über 20 Millionen Jahresumsatz war und wurde in einer Abteilung Social Media als zweite Person neu mit reingenommen. Und der Grund war einfach, die haben bei mir die Begeisterung, die Lernfähigkeit und diese Motivation gemerkt. Die hatten das Gefühl, da ist jemand, der könnte diesen Laden so ein bisschen aufmischen und ja, ich sag mal, was dazu beitragen, dass es hier wirklich vorangeht. Und das war jetzt so, ich sag jetzt mal, so ein Dreivierteljahr-Abschnitt vom Abitur Mitte 2017 und eine lange Durchstrecke, wo dann wirklich ein Dreivierteljahr später erst klar war, wie geht's weiter in meinem Leben. Und das sind genau diese drei Punkte. Auf der einen Seite die Zeichen des Lebens erkannt, ich hatte die Begeisterung in mir und ich hatte auch diese Proaktivität, halt einfach Lösungen selber zu finden. Ja, ja. Und wie ging es dann danach für dich weiter? Denn letztendlich hast du dich ja für den Weg des Unternehmertums entschieden. Was waren für dich so bestimmte Gründe? Sicher spielt da vielleicht auch wieder diese Alternativlosigkeit eine Rolle. Aber was war das noch, dass du dann irgendwann gesagt hast, nee, ich will jetzt auch nicht mehr angestellt sein bei Christian Bischoff, sondern ich mache jetzt mein eigenes Ding? Ja, also Christian Bischoff war eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich war nur ein Jahr dort und ich habe immer das Gefühl, vom Zeitraffer habe ich dort meine Ausbildung gemacht. In diesem einen Jahr, muss man sich vorstellen, habe ich, glaube ich, 12 Events mitgemacht, teilweise selbst auf Bühnen gesprochen, Affiliate-Workshops gegeben. Ich wurde extrem häufig gefordert, also wirklich gefordert und extrem häufig gefördert. Wir haben Buchlaunches gemacht, 25.000 Bücher in 3 Tagen verkauft. Wir haben so viele irre Dinge in diesem einen Jahr gemacht, dass ich nach diesem Jahr das Gefühl hatte, also es ist natürlich eine flache Hierarchie, nicht weiter hochkommen zu können. Also eine Sache war von Anfang an klar. Von Anfang an war klar, dass die in dieser Firma keinen Ronaldo gebrauchen können. So hat er es wortwörtlich gesagt damals. Also es gibt niemanden, der sich hier als den Großen, als den Besten, als den Wertvollsten entpuppen kann. Aber ich wusste damals, ich will, wenn man es einfach als Metapher nimmt, halt zu einem Ronaldo werden. Also einfach drüber hinaus über die Möglichkeiten, vom Finanziellen natürlich, aber auch von dem, was ich an Verantwortung tragen kann. Und hier, du hast es auch selbst wieder erwähnt, nach einem Jahr habe ich halt einfach das Gefühl gehabt, das Ding kann sich wiederholen, ich kann nächstes Jahr all die Dinge wieder machen und mit ein bisschen Verhandlungsgeschick habe ich 10-15% mehr Gehalt, aber es würde sich nichts signifikant verändern. Und ich dachte mir so, auch inspiriert so ein bisschen von der Story von Frank Thelen. Frank Thelen, ja einer der größeren Investoren auch im deutschsprachigen Raum, gerade bei Startups und so. Frank Thelen lag mit Millionen Schulden, mit 25 heulend in seinem alten Kinderzimmer bei seiner Mutter, weil er halt bis dahin seine große Wachstumskurve dann voll verkackt hat, in Anführungsstrichen. Ich glaube, Dotcom-Blase war das und dann halt voll am Boden war. Und ich dachte mir, was habe ich zu verlieren? Ich war in dem Moment 20 gewesen, mit 20 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich hatte überhaupt nichts zu verlieren. Selbst wenn es schlimm laufen würde, sich selbstständig zu machen, könnte ich sehr wahrscheinlich zurück in die Firma oder hätte halt viele andere Möglichkeiten. Und deswegen, na, dieser risikofreie Geist auch in mir, dieser Freiheitstrieb, der Wachstumstrieb in mir, hat halt gesagt, du Leon, nimm diese Expertise, die du bei Christian Bischoff dir aufgebaut hast. Da draußen gibt es haufenweise andere Coaches und Ähnliches, die deine Hilfe gebrauchen können. Mach dich auf eine Reise nach Indien und mach einfach dein eigenes Ding. Das heißt, ich habe mich selbstständig gemacht Anfang 2019, bin nach Indien gereist und habe den ersten Monat aus Indien so ein Business aufgebaut. Ja, und das erste Jahr in der Selbstständigkeit so ein bisschen digital Nomaden-Lifestyle gelebt, kann man sagen. Ja, genau. Super cool. Nun ist es ja so, dass viele Selbstständige, gerade die auch anfangen, von Selbstzweifeln geplagt sind, kann man fast schon sagen. Wie war das bei dir? Also hattest du durch diese Zeit bei Christian Bischoff so dieses krasse Selbstvertrauen und hast dir so gedacht, ja, ich schaffe das, ich kriege das voll gut hin? Oder gab es da auch so Zweifel am Anfang? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich dieses, ich hatte naives Selbstvertrauen, also ich war unglaublich optimistisch und das ist auch etwas, was mich wirklich mit der ganzen, also wie ein roter Faden durch mein Leben, ich war immer in diesem Fake it until you make it, ich war immer so, ich krieg das schon hin. Ja. Und auch heute manchmal noch so, dass es dieses Overpromise, aber wichtig ist dann auch Overdeliver. Im Zweifelsfall sage ich auch einem Klienten, pass auf, das kriegen wir hin, obwohl ich in dem Moment noch gar nicht weiß, ob und wie ich das hinkriege, um dann aber herauszufinden, wie ich es hinbekomme. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich echt gelernt habe. Man sagt ja immer Underpromise, Overdeliver. Und wenn du von Beginn an schon dieses Overpromise machst, natürlich in dem Rahmen, wie du dich bewegen kannst, also dir selbst auch beweisen möchtest, dass du es herausfinden kannst, dann findest du halt Wege. Und ich war wirklich extrem optimistisch und man muss auch zugegebenermaßen sagen, ich hatte halt mit Christian Bischoff einmal einen Namen, wo ich auf einmal die Tür drinne hatte bei Maxim Mankiewicz, Matthias Herzog damals, später im ersten Jahr mit Tom Platzer gearbeitet. Also es kamen viele weitere Marken dazu einfach, weil ich es mir auf die Fahne schreiben konnte. Deswegen hatte ich auch schon einen unfairen Vorteil, muss ich sagen, also wie eine Art Sprungbrett. Ja. Aber das wiederum hat es, ich sag mal, ja, dadurch, dass ich diese Naivität hatte, habe ich dann viele andere Fehler begangen, weil ich es zu sehr auf die leichte Schulter genommen habe. Das muss ich dazu sagen. Ja, super spannend. Auf die Fehler gehen wir gleich nochmal ein. Aber vorher die Frage, kannst du irgendwie ausmachen, woher dieser naive Optimismus, wie du ihn nennst, herkommt? Kommt es von deiner Erziehung oder warum ist das so bei dir? Woher kommt das? Finde ich super spannend. Also ich glaube, ein Stück weit ist es wirklich Wesenskern. Also wenn ich, ich bin einfach der, wo wirklich der neue Fußballtrainer sagt, das ist der, der immer lächelnd auf den Platz kommt, wo man gar nicht weiß, wie er eigentlich heißt. Also das ist so, wenn man mir einen Tiernamen gegeben hat, war ich der Golden Retriever, also auch, ne, so was Strahlendes, irgendwie Lächelndes. Also das habe ich immer so mit mir getragen, vielleicht auch anerzogen, antrainiert, das weiß ich nicht so im Detail, aber ich würde sagen, so ein Wesenskern, den ich mit mir bringe. Und am Ende des Tages ist es vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Perspektive einfach. Also ich glaube, dass wenn man mit der Perspektive, wenn man die wechselt in verschiedene Situationen und was halt alles eben an Worst Case oder Best Case möglich wäre, ist die Perspektive eines Best Case und was eben halt alles positiv möglich ist, die deutlich einfache Variante. Also ich kann mir vorstellen, dass ich es mit der Zeit auch einfach antrainiert habe, so da reinzugehen. Und es ist auch einfach so, dass ich das bewährt habe in meinem Leben. Selbst meine Abiturprüfung, ich war immer der, der mit minimalem Aufwand recht viel erreicht hat. Und in den Abiturprüfungen saß ich auch da und ich wusste ganz genau, Sportwissenschaft, Biologie, also BioLK auch 14 Punkte gehabt. Ich wusste ganz genau, ihr könnt mir so gut geben, was ihr wollt. Ich rock das sowieso. Aber, und jetzt kommt ein wichtiges Aber dazu, das ist nicht nur Eigenschaft gewesen, das ist auch begründet aufgrund von Kontinuität und Klarheit. Mhm. Bedeutet, ich war einfach kontinuierlich zum Beispiel gut in der Schule im Unterricht. Deswegen hatte ich die Selbstvertrauen, das dann auch in die Prüfung zu können. Mit Klarheit meine ich, ich war mir immer relativ gut darüber bewusst, welche Schritte ich aber in welcher Reihenfolge gehen muss, beziehungsweise was mich jetzt als nächstes erwartet, was ich einfach zu tun habe und eine gewisse Klarheit. Und dazu auch noch, ja, ich sag mal, diese bewährte Fähigkeit mit Fake it until you make it, ermöglicht es dir halt, Dinge dann einfach schnell herauszufinden und egal was kommt, wenn du dann noch die Perspektive wechselst, immer, ich sag mal, positiv gestimmt zu sein. Also es gibt eine Sache, die habe ich von meinem Vater sehr, sehr stark auch eingetrichtert bekommen. Und zwar hat er auch in meiner Kindheit immer von einer Hohlschuld gesprochen. Bedeutet, dass du halt für Dinge, die du haben willst, was tun darfst und die Dinge nicht einfach so zu dir geflogen kommen. Wenn du das willst, hol es dir. Wenn du das willst, hol es dir. Wenn du das willst, dann trainiere das und das. Und das hat sich bewährt. Das heißt, ich wusste einfach mal ziemlich genau, okay, was ist der nächste Schritt? Was muss ich tun, um die Dinge zu erreichen? Und wenn es mal nicht der Fall war, ist die Perspektive einfach, dass ich sehr, sehr schnell lösungsorientiert war und halt neue Möglichkeiten ausfindig gemacht habe. Also ich glaube, um deine Frage einmal andersrum zu beantworten, ich glaube, dass jegliche Form von natürlich auch Angst und Selbstzweifel und gerade heute in diesem Moment muss ich sagen, dass ich natürlich auch öfter mal Selbstzweifel habe, funktioniert das alles so und so weiter, gerade jetzt als eben mehrfacher Unternehmer ist die Verantwortung noch mal höher. Aber trotz dieser Selbstzweifel kriege ich es trotzdem immer wieder relativ schnell hin, durch Perspektivenwechsel und so weiter zu verstehen. Es ist häufig nur eine Illusion. Also du fängst an, dir irgendeinen Mist zu erzählen. Selbstzweifel entstehen ja durch diese Story in deinem Kopf. Was wäre, wenn? Und was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn ich da Ablehnung bekomme? Und so weiter. Wenn du diese Stories reflektieren und auch auseinandernehmen kannst und ersetzen kannst durch positive Möglichkeiten, da kommt es aus meiner Sicht gar nicht erst so weit, dass du, ich nenne es mal diesem inneren Gollum, die Chance lässt. Ne? Wer von euch Herr der Ringe und Gollum kennt, hat er diese zwei Persönlichkeitstypen. Der eine, der irgendwie immer so böse ist und schlecht über sich selbst ausspricht und sich selbst wehtut's ungefähr. Und es gibt diese liebe Gollum-Seite. Und ich sag mal, so spielerische Menschen haben das halt auch. Wir haben beide Seiten, ne? Und damit bewusst umzugehen, ist halt dann der absolute Schlüssel. Ja, mega guter Impuls. Jetzt lass uns super gerne über deine Fehler sprechen. Du hast das vorhin schon angesprochen. Ja. Auf der ganzen Reise von, okay, du hast dich gerade frisch selbstständig gemacht bis heute. Was hast du da so für Fehler gemacht und wie bist du da mit ihnen umgegangen? Ja, also es gibt eine Handvoll Fehler, die ich auch immer wieder teachen darf, also auch in der Arbeit eben mit selbstständigen Unternehmern und in irgendeiner Form weiterbringen darf, weil ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, auf wie viele wir jetzt hier eingehen werden und auch wie tief, aber ich glaube, dass sie dir wirklich, wenn du vorhast, dich selbstständig zu machen, echt einiges ersparen können, also wirklich einiges ersparen können auf diesem ganzen Weg und ja, eine ganze Menge Zeit, Geld, Energie vor allem und auch Nerven, die an der Stelle sparen können. Das allererste ist positive Naivität, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich kam aus Indien zurück, was ich schon erwähnt hatte, und habe mich dann Februar hingesetzt und habe mir halt Kalkulationen, so ein bisschen Gedanken gemacht, was für Kosten habe ich denn, was brauche ich eigentlich so zum Leben? Und meine ganze Selbstständigkeit, im ganzen ersten Jahr gefühlt, ist unter der Intention praktisch gelaufen, dass ich mir gesagt habe, ich brauche irgendwie so 2.000 Euro, also gucke ich mal, wie ich halt diese 2.000 Euro monatlich mache. Natürlich hatte ich schon Bestreben, auch mehr zu machen, aber ich Idiot, sage ich jetzt mal so an der Stelle, bin damals davon ausgegangen, was brauche ich denn, um zu überleben? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und heute rückwirkend frage ich mich, warum gehe ich von so einem mangelhaften Gedanken aus, wenn ich rein in die Selbstständigkeit gehe? Also anstatt dich zu fragen, was brauche ich denn, um zu überleben und eben halt nur von diesem Worst-Case-Szenario so ein bisschen auszugehen, der noch vollkommen unrealistisch war, weil ich habe von 2.000 Euro bin ich ausgegangen, aber Steuern, Kosten, Vorauszahlungen, Nachzahlungen, all die ganzen Dinge waren gar nicht mit reinberechnet. Das heißt, super naiv gewesen, gedacht, mir reichen 2.000 Euro im Monat, habe das Game einfach überhaupt gar nicht umfangreich genug verstanden, ja, und dadurch auch einfach mir die falschen Fragen gestellt. Wäre ich von Anfang an reingegangen und hätte die Idee gehabt, es war zwar schon indirekt mein Ziel, aber halt nie auf bewusster Ebene, ich möchte das erste Jahr auf 100.000 bringen, also sprich 8.600 noch was pro Monat. Hört sich jetzt viel an, wenn du noch in der Selbstständigkeit bist, ist aber im Grunde nicht viel und ist auch, ja, ist machbar auf jeden Fall. Wenn man sich diese Frage stellt, ne, wie kann ich das erreichen, kommst du auf ganz andere Antworten, auf ganz andere Möglichkeiten, Strategien und Herangehensweisen. Und das hat einfach mein ganzes Jahr gelenkt, weil wenn ich mir die eine Frage stelle, komme ich in die Richtung, wenn ich mir die andere Frage stelle, komme ich in die Richtung. Ja. Und das war ein ganz, ganz großer Fehler. Das heißt, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, habe ich einfach wirklich zu klein gedacht. Ich bin das Ding viel zu klein angegangen. Ja, das ist ja so eine Frage von der eigenen Philosophie, wie man sich einfach Ziele setzt. Im Rückblick, wenn du quasi nochmal die Zeit zurückspulen könntest, wie genau würdest du jetzt vorgehen? Du hast dich frisch selbstständig gemacht und es geht jetzt irgendwie darum, dir ein Ziel für das erste Jahr in der Selbstständigkeit zu setzen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, okay, du würdest dir sagen 100.000 Euro. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, welche Fragen du dir stellen würdest, wie du das genau anders machen würdest einfach? Sehr geil zu nachfragen, Lina. Ich erinnere mich sogar daran, dass wir kurz im Chat so ein Thema mal geschrieben haben, Thema Ziele setzen. Ja. Ich habe ja gesprochen, du musst nicht wissen, wie du ein Ziel erreichst und so weiter. Deswegen ist ein spannender Input wahrscheinlich. Was ich heute machen würde, ist Punkt Nummer 1, ich würde mir die Frage stellen, was hätte ich gerne auf ein Jahr betrachtet? Was ist das, was du in einem Jahr, wenn du zurückschaust, gerne hättest? Und was du bei diesem, was hätte ich gerne, ablegen darfst, ist vor allem alles, was unter dem Filter, was wäre denn realistisch, läuft. Ah, okay. Klar, jeder hätte gern vielleicht ein 10 Millionen Business im ersten Jahr, da darf man schon dann noch ein bisschen, ein bisschen mitdenken, aber trotzdem, frag dich, was hättest du gerne? Und das heißt, es ist nicht die Frage, was glaubst du, was wäre möglich? Frag dich, was hättest du gerne? Und was ich ganz wichtig finde bei diesem Einjahresziel ist, das nennt man auch C-Ziele, gibt es vielleicht auch YouTube-Videos zu, kannst du mal schauen, dass du dir ein Ziel setzt, bei dem du zwangsläufig noch nicht wissen musst, wie du es erreichst. Weil wir Deutschen, auch so verkopften Menschen, haben einfach immer diese eine Sache, eine Denkweise vor Augen. Wir denken immer linear, das ist Problem Nummer 1, weil Dinge können auch exponentiell geschehen. Wir müssen aufhören, immer nur linear zu denken, weil große Dinge wurden nie linear erschaffen. Das heißt, du darfst dir damit auch erlauben, exponentiell zu denken, indem du dich fragst, das hätte ich gerne. Das heißt, du musst nicht wissen, wie du es erreichst. Das Einzige, was du in diesem Prozess natürlich, wenn du sagst 100.000 Euro, was wirklich wichtig ist, dass du das Gefühl hast, es erreichen zu können. Also dieser Glaube muss irgendwo da sein. Der Glaube darf da sein, aber du müsstest jetzt nicht runterrechnen können, erst muss ich A, B, C, D, E, F, G machen, dann habe ich 100.000 erreicht. Wobei, wie gesagt, 100.000 wären sogar je nach Businessmodell relativ einfach runterzurechnen pro Monat. Aber sagen wir mal, das wäre für dich jetzt eine große Summe und du sagst, es ist voll viel im ersten Jahr, dann würde ich damit reinstarten, wenn du daran glaubst, es erreichen zu können und wenn sich das für dich gut anfühlt, unter der Perspektive, was hätte ich gerne. Ich bin jetzt nur auf das Geld eingegangen, weil es messbar ist, aber logischerweise gehören da andere Umstände dazu. Wie möchtest du arbeiten? Also wirklich, wann willst du aufstehen? Mit welchen Menschen willst du arbeiten? Willst du viel arbeiten? Willst du wenig arbeiten? Soll es flexibel sein? All diese ganzen Umstände würde ich mir unter der Frage, wer will ich sein, wie will ich leben, mit hinzufügen. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die ich von Christian Bischoff immer wieder eingetrichtert bekommen habe, weil unter dem, wie will ich leben, kannst du ja genau diese Umstände dann bestimmen. Wer werde ich sein, bestimmt deine Identität. Das ist natürlich maßgeblich dafür, was du sowieso an Handlungen vollziehen kannst. Das ist nochmal ein Thema für sich. Und jetzt aber auch ganz wichtig, jetzt hast du dieses große Visionsbild und ein Ding, wo du glaubst, du kannst es erreichen, weißt aber nicht wie. Ein großer Fehler wäre jetzt, nur sich darauf zu stürzen, weil dann hast du jetzt so Nebel vor Augen, weißt gar nicht, wie du überhaupt loslegen sollst. Deswegen ist Folgendes in Ergänzung, finde ich extrem wichtig, dass du auf quartalsweise guckst, bedeutet Quartal Januar, Februar, März als Beispiel, wenn wir zu Beginn eines Jahres starten würden und du auf diese 3 Monate dir ein smartes Ziel setzt. Und smart, habt ihr vielleicht schon mal in einem oder anderen Podcast gehört oder so, erwähne es einmal ganz kurz, smart steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das sind die 5 Begriffe darunter, weil du kannst natürlich keinen Berg in 3 Monaten bewegen. Also 3 Monaten ist schon einiges möglich, aber in einem realistischen Rahmen einfach. Deswegen ist es wichtig, dass du Ankerpunkte hast, die direkt vor Augen sind, bei denen du weißt, wie du sie erreichen kannst. Übrigens, diese 3 Monate würde man natürlich runterbrechen auf Monats- bis auf Wochenbasis. Damit würden wir auch gleich zu Learning Nummer 2 kommen, dieses Thema Klarheit, was muss ich pro Woche eigentlich überhaupt machen? Und wenn du das runterbrechen kannst, du weißt erst 3 Monate, was muss passieren, was muss ich pro Woche bis hin zu pro Monat schaffen, einfach als Ziele, als KPIs so gesehen, dann kannst du dich praktisch von Quartal zu Quartal hangeln. Und warum finde ich es so wichtig, von Quartal zu Quartal zu gehen? Weil, und vielleicht Lena hast du es auch in deinem Leben schon erlebt, ich kann für mein Leben nur rückwirkend eine Sache sagen, hängt auch ein bisschen mit meinem Typus zusammen, dass die Dinge sich einfach auch sehr häufig sehr schnell verändert haben. In allerlei Richtungen. Ich meine, keiner von uns konnte ja auch Corona und Ähnliches vorhersagen. Und unter diesen manchen Bestimmungen oder ich sag mal Dinge, wie dein Leben sich verändert, wie du dich vielleicht auch veränderst und dein Gefühl und vielleicht sogar deine Wünsche, unter diesen Sachen musst du dich halt mitentwickeln. Das heißt, ich finde es immer extrem schwer, ein Jahr so punktgenau vorherzusagen, erst das, das, das und das. Deswegen, da bin ich ein Freund davon, so ein bisschen mit dem Flow, einfach mit dem Leben zu gehen. Kurzfristig zu wissen, wo willst du hin, was sind die nächsten Schritte, einen Nordstern zu haben für deine Vision auf ein Jahr gesehen und dich dann praktisch von Quartal zu Quartal hangeln. Das heißt, erst Ende Quartal 1, was weißt du überhaupt, was machst du Quartal 2? Weil Quartal 2 hängt ja davon ab, was hast du in Quartal 1 schon erreicht. Und so gehst du auf der einen Seite gesunde Schritte mit realistischem Denken, hast auf der anderen Seite auch ein großes Bild vor Augen. Ja, das zu dem Thema Zielsetzung. Das ist ein richtig guter Impuls, weil manche in der Branche sagen ja auch, okay, du brauchst irgendwie einen 5-Jahres-Plan oder so. Und wenn man sich dann hinsetzen will, also das kenne ich von mir selbst, wenn man sich dann hinsetzen will und sich überlegen soll, okay, wo stehe ich in 5 Jahren, dann ist das einfach komplett überfordernd, weil du gefühlt alle 3 Tage ein neuer Mensch bist und sich alles verändert und du viel weiter im Kopf bist und so weiter, dass du gar nicht einschätzen kannst, okay, was ist denn in 5 Jahren? Deswegen ist das ein richtig guter Tipp, einfach für sich für ein Quartal ein smartes Ziel zu setzen und danach dann zu schauen, okay, wie geht's jetzt weiter? Geht mir genauso. Ich finde es auch extrem schwierig einfach, weil die Welt so volatil mittlerweile ist, auch teilweise so unberechenbar, der ganze Wandel in verschiedensten Märkten. Und das Einzige, was ich wirklich in meiner Zukunft vorhersehen kann, ich bin Stand jetzt 23, in 7 Jahren entsprechend 30. Ich weiß, wie ich mit 30 leben will, beziehungsweise in welche Phase ich da reingehe. Stichwort Familie, Freiheit, andere Prioritäten und so weiter. Und ich gebe mir diesen 7-Jahres-Zeitraum, um gewisse Meilensteine zu erreichen. Aber wie das hoch runter geht in diesen 7 Jahren, woher soll ich das wissen? Also es passieren so viele Dinge. Ich habe Geschäftspartner gewonnen, verloren, wieder neue gewonnen. Da darf man einfach so ein bisschen mit dem Flow des Lebens gehen. Ja, auf jeden Fall. Und das nimmt ja auch so einen gewissen Druck einfach weg, dass man eben nicht ganz genau wissen muss, wo man jetzt in 10 Jahren steht. Klar, so diese groben Faktoren, wie du gesagt hast, in welche Lebensphase man dann wechseln will, das ist ja super hilfreich. Aber ganz genau, wo du dann lebst, wer dann bei dir ist, das weißt du ja auch noch nicht. Und also das ist ja auch super gut. Aber ich hatte gerade noch eine Rückfrage zu der einen Sache, die du gesagt hast. Und zwar, am Anfang hast du ja sehr viel über so diesen finanziellen Part gesprochen. Genau. Was hättest du dir am Anfang deiner Selbstständigkeit für ein emotionales Ziel gesetzt? Gibt es da irgendwas, wo du vielleicht eine Zeit lang so in die falsche Richtung gelaufen bist? Und wie hättest du das im Rückblick anders gemacht? Oder wie machst du es heute? Ja. Auch echt sehr gute Frage, muss ich sagen. Also ich hatte im ganzen ersten Jahr einen ganz entscheidenden Struggle. Und dieser Struggle war auch ein innerer Wertekonflikt. Und es war wirklich der Punkt, den habe ich in Indien direkt erlebt, zwischen Freiheit und Wachstum. Das heißt, wenn ich am Strand war, hatte ich das Gefühl, boah, Leon, erster Monat Selbstständigkeit, du kannst arbeiten, mach doch mal was, ne, zack, zack, zack. Und wenn ich dann an der Bar in Indien saß, währenddessen die Leute um mich herum gechillt haben, dachte ich mir, du Idiot, du bist jetzt einmalig in Indien, wer weiß, wann du wiederkommst, chill doch mal dein Leben. Und das war für mich immer ein krasser Konflikt, dass ich nicht wusste, was will ich eigentlich so emotional. Also um auf deine Frage zurückzukommen, mir war eigentlich nicht ganz klar, will ich halt dieser emotionale Chiller-Typ sein oder will ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, will ich mich beschädigt darin fühlen, dass es immer weiter ins Wachstum geht? Ich konnte mich einfach damals nicht wirklich bestimmen. Und heute weiß ich, dass Selbstständigkeit oder Business dann am coolsten, am wichtigsten oder ja, am wirklich entspanntesten ist, besser gesagt, wenn du eine gewisse Vorhersehbarkeit, Planbarkeit hast, also wenn du einfach weißt, was du da gerade tust. Und deswegen finde ich, das ist aus meiner Sicht, meiner Welt, würde ich immer ganz klar sagen, wenn du dich selbstständig machen willst, solltest du, das wäre auch einer der Fehler, was ich wiederum nicht gemacht habe, as soon as possible in Richtung Unternehmertum denken. Das heißt nicht, du musst dir keinen Mitarbeiterstab und Konzern aufbauen, aber einfach so ein Stück weit in Wachstum, in Prozesse und zu schauen, wie kannst du die Dinge auch ein Stück weit unabhängig von dir machen. Weil es ist halt einfach nicht ungelogen, dass du als selbstständige Person selbstständig bist. Wenn du krank bist und aber gerade 5 Auftraggeber hast, hast du einfach richtig Muffe, diese Auftraggeber zu verlieren, damit kein Geld zu haben, nicht delivern zu können. Auf der anderen Seite musst du gesund werden und musst dir auch dir, deinem Körper und all dem die Zeit und so weiter geben. Und deswegen finde ich das extrem wichtig. Und das war auch einer der schönsten Momente. Ich schildere Ihnen gleich mal einen wirklich punktuellen Moment, wo ich das erstes Mal richtig erleben durfte. Als ich letztes Jahr mit meiner Freundin, es war zu meinem Geburtstag, in Österreich war. Und zu dieser Zeit war das so, wir waren Schneewandern gewesen, sind Ski gefahren. Ich habe eine ganze Woche lang, war ich so gut wie gar nicht online. Ich habe also mein Leben wirklich, ich war sehr krass im Hier und Jetzt, habe das richtig krass genossen mit meiner Freundin. Thema Connection, Verbindung zu Menschen. Ich war wirklich präsent einfach. Und das Spannende ist, währenddessen hatten wir eine Rekordwoche in der Firma. Alles ist weitergewachsen. Klienten wurden ongeboardet, bedient und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass die Dinge auch ein Stück weit unabhängig von mir laufen können. Zwar nicht auf ewig, ist ganz logisch, ich bin ja auch ein Teil der Brand, aber es war punktuell zumindest so, dass einfach ich auch mal Dinge stehen und liegen lassen kann, wenn ich es brauche. Ich meine, wir Menschen sind ja Organismen, die sehr komplex sind. Und es ist halt manchmal so, dass du halt aufwachst und es dir halt nicht so gut geht oder so. Oder dass deine Bedürfnisse andere sind. Dass du vielleicht gerade, warum auch immer, einfach mal einen Tag mehr Pause brauchst. Vielleicht musst du dir mal 3 Tage frei nehmen, wie auch immer. Und das geht halt nicht, wenn du mal selbstständig immer drinnen bist. Das heißt, welches Gefühl für mich sich einfach am wertvollsten bestätigt hat, ist so ein bisschen das Gefühl eben zwischen Wachstum und Freiheit, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, was ist der nächste Schritt. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich voran. Es ist kein Stillstand da drinnen. Aber trotzdem, dass das ganze Ding mir nicht meinen letzten Nerv raubt und nicht nur abhängig von mir ist. Das war wirklich einer der idealsten Momente für mich in meinem Leben. Und seitdem habe ich es mir eben auch mehr zur Priorität gemacht, Leute ins Unternehmertum wirklich reinzubringen, weil ich glaube, dass das eigentlich das ist, was ja ziemlich erfüllend sein kann. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja genau das, was du jetzt den Menschen mit der Scale Mentor GmbH beibringst. Yes. Und da vielleicht kannst du den Zuhörern noch so einen Quick-Tipp geben, wenn man sagt, okay, ich habe Bock, mich mehr in Richtung Unternehmer, Unternehmerin zu entwickeln, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll. Hast du da so einen Impuls, den man direkt umsetzen kann? Auf jeden Fall, den kannst du wirklich in der nächsten Arbeit, also was du jetzt arbeitest, wirklich wortwörtlich umsetzen, weil Vielleicht kennt ihr den Cashflow-Quadranten. Ne? Cashflow-Quadrant zeigt auf, es gibt Selbstständige bzw. Angestellte, dann Selbstständige, Unternehmer, Investoren. Und das Spannende ist nicht nur, dass es vier verschiedenste Gruppierungen sind, die auf eine andere Art und Weise ihr Geld verdienen und leben. Das noch Spannendere ist, dass sie auf eine ganz andere Art und Weise denken. Es ist wirklich, also eine selbstständige Person denkt aus meiner Sicht ganz anders über das Thema Business nach, als es eben ein Unternehmer macht. Das heißt, als in der Regel hast du als Unternehmer einen viel übergeordneten Gedanke, der vor allem einfach mehr vorausschauend ist. Nicht nur von heute auf morgen. Und Selbstständige sind ja so häufig so in diesem, was muss ich morgen machen, die Woche machen, wie bin ich diese Woche in Klienten. Um das konkret zu sagen, sie arbeiten nicht an Prozessen, die hinten heraus sehr, sehr dienlich werden. Das heißt, was eine selbstständige Person extrem viel Energie rauben kann, und Lena, ich glaube, das ist ein Punkt, an dem du ja auch vielleicht anknüpfst, wenn du Menschen hilfst, auch in die Sichtbarkeit zu gehen, rauszugehen, was super, super anstrengend ist, jeden Tag drüber nachdenken zu müssen, wie mache ich eine Story, wie mache ich einen Post, wie geht das und das, welches Wording überhaupt und so weiter. Und was ich in meinem Unternehmen machen müsste und was ich mit anderen Unternehmern auch entsprechend aufbaue, ist, sie gucken einmal in den Drive-Ordner rein und haben für alles einfach klare Prozesse und Vorlagen. Bedeutet, wenn du Dinge so aufbaust, dass du sie theoretisch abgeben könntest, wenn du nicht mehr da wärst, dann weißt du, du machst es gerade eben auf einer unternehmerischen Art und Weise. Bedeutet, du machst nicht nur Posts und machst sie jeden Tag, sondern du hast einen Fahrplan dafür, wie man Posts macht. Zum Beispiel Punkt Nummer 1, Thema überlegen. Punkt Nummer 2, Headline definieren nach Schema XYZ. Punkt Nummer 3, Schema XYZ, also die Headline ausformulieren. Punkt Nummer 4, Hashtags nach dem und dem Schema aussuchen. Ja, und dann Punkt Nummer 5, vielleicht noch das Canva-Bilddesign, was auch immer. Man kann all diese ganzen Dinge, die man macht, in Prozesse aufgliedern. Und immer wenn du nach Prozessen gehst, gehen Dinge dir leichter vor der Hand. Weil was uns Menschen ganz viel Energie raubt, ist, sich immer wieder in Dinge reindenken zu müssen. Und ich sage immer so schön, auch mein Tesla, die Firma eines solch hochwertigen Produktes, die Mitarbeiter müssen auch nicht jeden Tag überlegen, intuitiv, na, wie mache ich das heute, wie mache ich es morgen, wie baue ich es zusammen, sondern Das Ding wird an Fließband gemacht und ist trotzdem toll am Ende des Tages. Das heißt nicht, dass deine Klientenarbeit und generell deine Arbeit auf Fließband geschehen muss, sondern du darfst dir auch einen intuitiven einen Freiraum geben, der gehört mit dazu. Aber das ist das Erste, wo ich dich hinleiten würde. Denk doch ein Stück weit mehr an Prozesse, weil wenn du anstatt eine Woche lang Akquise zu machen, eine Woche lang drüber nachdenkst, wie Akquiseprozesse aussehen könnten, dann hast du hinten heraus ein paar Monaten ist viel, viel einfacher, weil wenn du einen Prozess einmal stehen hast und durch mehrere Iterationsschleifen, also durch mehrere Feedbackschleifen den sogar optimiert hast, dann kann man ihn wiederholen. Das heißt, was bei Prozessen ganz wichtig ist, dass man ihn wiederholen kann, sodass er einfach wiederholbar die gleichen Ergebnisse bringt. Und dadurch hast du einen geringen Aufwand, weil irgendwann kannst du Dinge auch wie auf Autopilot. Beispiel wäre Zähneputzen. Hast du irgendwann auch auf Autopilot, spart dir eine ganze Menge Energie, du musst nicht mehr drüber nachdenken. Und wenn das in deinen unternehmerischen Prozessen oder in der Selbstständigkeit auch mit reinkommt, dass du aus dem Nichts Posts rauskreieren kannst, aus dem Nichts Akquise machen kannst, ich könnte aus dem FF sagen, wie du psychologischen Webinaren so aufbaust, sind so Dinge, die hat man irgendwann ja, wenn man sie häufig gemacht hat, verinnerlicht, dann hast du es definitiv einfacher. Das wäre mein erster Punkt. Denkt einfach ein paar Schritte weiter, arbeitet nicht nur, also macht die Dinge einfach nicht nur, sondern schafft Prozesse, arbeitet an eurer Selbstständigkeit. Wenn ihr an eurer Selbstständigkeit arbeitet und lieber mal euch ein bisschen zurückzieht, in die Vogelperspektive geht, dann könnt ihr Entscheidungen treffen, die hinten heraus viel länger Bestand haben auch. Ja, richtig gut. Und da kann ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Also am Anfang meiner Selbstständigkeit saß ich irgendwie jeden Tag neu vor meinem Laptop und habe mir überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich jetzt einen Post? Mache ich jetzt irgendwie Kundenakquise? Wie mache ich eigentlich Kundenakquise? Wie funktioniert das eigentlich? Wie habe ich bisher meine Kunden gewonnen? Keine Ahnung. So, und dann mit der Zeit natürlich auch durch ganz viel Weiterbildung und so habe ich mir da Strukturen und Prozesse aufgebaut, die einfach extrem hilfreich sind. Also da kann ich dir zu 1000% zustimmen. Ja, erkennt man bei dir auch, dass Dinge einfach Hand und Fuß haben, dadurch die leichter von der Hand gehen und du könntest sogar eine Person es teilweise übernehmen lassen. Also teilweise würde man vielleicht gar nicht merken, wenn du gewisse Stories oder so nicht machst. Ja. Und das ist der allererste Schritt und das ist einfach erstmal eine Denkweise tatsächlich auch. Ja, tatsächlich ist das so, dass ich einen Mitarbeiter für Instagram habe, für Social Media, für meine Posts. Ja, und also da hat mir auch noch nie jemand geschrieben, du schreibst die Post doch gar nicht selbst, das merkt man voll. Nee, merkt man nicht. Richtig gut, ich hätte es auch nicht gewusst, also von daher. Ja, macht ja, schon richtig. Mega. Lass uns noch mal so ein bisschen auf die Fehler eingehen, die du gemacht hast. Das finde ich nämlich ultra spannend. Also du hast gesagt, ganz am Anfang hast du dir immer nur das Ziel gesetzt, irgendwie 2000 Euro im Monat Umsatz zu machen. Und genau. Dann noch die ganzen anderen Punkte, wie du das anders machen würdest, das haben wir besprochen. Was waren noch so andere Fehler dann vielleicht auch, als du schon fortgeschrittener sozusagen warst in der Selbstständigkeit? Ja, also ein ganz, ganz großer Fehler ist definitiv auch, und die ganze Welt sorgt dafür, dass du immer wieder darauf reinfällst. Es bezieht sich wirklich schon fast auf alles im Leben, weil einfach unsere Gesellschaft immer mehr so dahin wandelt aufgrund von Konsum und Kapitalismus auch, ist das Thema Shiny Object Syndrome. Das heißt, überall blinken welche Dinge auf, die dir unterbewusst oder bewusst zu sagen versuchen, es gibt eine bessere Strategie, es gibt bessere Möglichkeiten, mach's doch lieber so und so, bisschen zu, andere Personen sehen besser aus, da gibt's bessere Partner da draußen, wie auch immer, ne? Also auf allen Lebensbereichen bezogen. Und ich bin in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit so häufig gesprungen. Ich hatte einfach nie, das wäre auch eigentlich gleich ein Fehler mit inbegriffen, ich hatte nie die absolute Klarheit. Die absolute Klarheit, was ich eigentlich will und dann, wie ich es erstens, zweitens, drittens angehe. Wenn ich heute selbst einen Businessplan, also das meine ich so wortwörtlich, wie ich es jetzt gerade sage, einen 100.000 Euro pro Monat Businessplan kann ich auf eine Seite draufschreiben. Je nach, kommt natürlich drauf an, ne? Je nach Businessmodell und so weiter. Und im einen oder anderen Businessmodell brauchst du vielleicht eine Seite mehr. Aber sprechen wir mal von einem Coaching, Beratung, Dienstleistung, Business im digitalen Bereich, was ja auch ein großes Hype-Thema ist, wo es viele draußen gibt. Wenn du deinen Businessplan nicht auf eine Seite bekommst, bedeutet das in aller Regel, dass du viele Dinge drumherum machst, die nicht wesentlich wichtig sind. Das heißt, du hast ja nur begrenzte Zeit, Energie, Aufmerksamkeit und du solltest dir auch wirklich extrem wichtige Dinge reduzieren. Das heißt, am Anfang denkt man ja, man braucht YouTube, Podcast, Instagram, Facebook, LinkedIn und TikTok gleichzeitig. Ja. Yeah. Und so wie ich hier kaum mitkomme beim Atmen, geht dir dann der Atem allein bei den Gedanken schon aus, weil du fragst dich, wie soll ich das alles stemmen? Und das war eben ein großer Fehler. Ich habe alles einmal begonnen. Ich habe einen Podcast gelauncht, der nie wirklich online war. Ich habe YouTube einfach mal aus dem Nichts gestartet. Ich hatte ein Agenturbusiness. Ich wollte digitalen Nomadenkurs machen. Ich wollte mit jungen Menschen arbeiten. Ich habe so viele Dinge gleichzeitig in irgendeiner Form gemacht, dass halt nichts davon richtig lief und alle so halb fertig. Und das war so Status quo meines ersten Jahres. Ich hatte es mal in so einer Session gehabt, auch auf einem Seminar von Christian Bischoff. Das ist eine längere Story. Da mussten wir unter gewissen Meditationen und so weiter einen Baum malen. Die Aufgabe war nur, einen Baum zu malen. Wenn du dir diesen Baum bei mir angeguckt hast, der hat halt eben auch dann dich gespiegelt, deine Innenwelt. Der hatte Ausprägungen bis zum geht nicht mehr. Der hatte riesen viel Potenzial, wie meine 10 Finger hier gerade nach oben zeigen. Aber der hatte keine Vollendung. Alle 10 Finger waren dann wie unbestückt. Die hatten keine Vollendung. Da war Riesenpotenzial, dass es ein super schöner Baum wird. Aber nichts hat einfach, ist auf den Boden der Tatsachen gekommen, dass es zu Ergebnissen kam. Und deswegen brauchst du aus meiner Sicht, gerade wenn du Selbstständigkeit startest, vielleicht lernst du das ja auch, Lena, du brauchst im Grunde ein einziges Angebot, du brauchst im Grunde eine einzige Zielgruppe, einen einzigen Akquise-Marketing-Weg, eine klare Planungsstruktur, wie du deinen Tag angehst. Du kannst die Dinge so, so simpel runterbrechen und behalte es wirklich, wirklich bei dieser Einfachheit, weil wenn wir ein paar Schritte weitergehen, 2020, beziehungsweise, ja doch, 2020 hat es losgelegt, bis zu 2021, hatte ich dann meine Wachstumsjahre rein ins Unternehmertum und so weiter. Und das war davon geprägt, dass wir eine Sache gemacht haben und die haben wir perfektioniert. Wir hatten zum Beispiel sehr starkes Facebook-Marketing gemacht in unserer Firma damals. Wir waren irgendwann omnipräsent. Wir waren omnipräsent vom Chat bis hin zu Gruppen, bis hin zu Werbeanzeigen, privaten Profil. Wir haben nur eine Sache gemacht und die richtig gut. Wir haben bewusst, obwohl wir es hätten tun können, kein LinkedIn gemacht, kein Instagram, kein TikTok, obwohl alle dir sagen, es gibt immer wieder neue Dinge. Dann kam ja sogar noch, vielleicht hilfst du mir kurz auf die Sprünge, Lena, es kam noch eine, so eine Plattform raus, wo du nur sprechen durftest. Clubhouse, ja. Clubhouse, genau. Da habe ich mich damals dann schon mal drüber lustig gemacht. Das war unsere Strategie. Und ich weiß auch, dass Clubhouse dann irgendwann, ich glaube, ist nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Also so ganz unrecht hatte ich dann damit nicht, obwohl es eh nur polarisierend war meinerseits. Aber trotzdem hat es da, geht mir auch recht gegeben. Jede Minute, die ich damals in Clubhouse investiert hätte, wäre vielleicht jetzt nicht ganz verloren gegangen. Man macht ja immer Erfahrungen und so weiter. Aber sagen wir es mal andersrum, sie war besser darin investiert, wo wir eh schon sehr gut waren. Deswegen, wenn du Klarheit darüber hast, wie du Dinge angehst und welchen einfachen Leitfaden du hast, dann darf es auch so stupid simple sein, dass du genau diese Dinge einfach umsetzt und halt dich nicht ablenken lässt. Brauche ich jetzt ein Webinar? Brauche ich nicht noch doch einen YouTube-Kanal? Ich meine, die Lena, die macht doch auch jetzt schon Podcasts. Es gibt einfach verschiedenste Level, sage ich mal. Und wenn du jetzt einen Christian Bischoff oder sowas siehst und du siehst, die haben Bücher, dann heißt das, dass die hinter diesen Büchern ein riesen Marketing-Team haben. Die haben Millionen Umsätze und so weiter. Und an deren Level hat es Sinn ergeben, ein Buch zu schreiben. Und das jetzt zu übernehmen für dich wäre absolut fahrlässig, weil es gibt halt gewisse Schritte in gewissen Reihenfolgen, die sinnvoll sind. Und das ist wirklich mit das Wichtigste. Und auch da kann ich dir nur empfehlen, lass diese Schritte von Menschen geben, die sie einfach schon gegangen sind, die aus Erfahrung sprechen können. Also es ist wirklich das Allereinfachste. Ich weiß, jeder predigt da draußen, um dir den Glauben zu geben, hol dir einen Mentor. Aber ich kann es wirklich nur unterstreichen. Ich hatte zwar einen Mentor mit Christian Bischoff und so weiter, aber ich hätte mir ein ganzes Jahr sparen können und auch ganz viele Nerven, hätte ich die Dinge mit mehr Klarheit angegangen. Ja, du hast eben das Thema Tagesstruktur angesprochen. Das finde ich ganz besonders spannend. Mhm. Kannst du da nochmal so die wichtigsten Sachen nennen, wie du das für dich irgendwie aufgebaut hast, sodass es zu dir passt und wie das auch die Zuhörer quasi einfach nachmachen können? Gerne. Auch da fragte ich bitte zuallererst einmal, das habe ich auch 2 Jahre falsch gemacht, wie hättest du es gerne? Also wo hast du Lust drauf? Weil schau mal, es kommt nicht darauf an, wie viel du arbeitest, es kommt am Ende des Tages darauf an, was du aus der Zeit machst, die du halt da rein investierst. Also ich bin großer Freund von Effektivität und nicht vom Hustle. Auch wenn, das gehört auch zur Realität dazu, ich gerade viel, viel arbeite, aufgrund eben mehrerer Unternehmen, aber das ist eine andere Sache. Trotzdem bin ich ein Freund von Effektivität und auch jetzt habe ich eine ganz wichtige Regel, die fast nicht gebrochen wird, für dieses Jahr mit reingeholt. Ich arbeite nicht mehr vor 9 Uhr. Punkt. Das ist eine Regel in meinem Leben. Und davor hatte ich den Glauben, auch aufgrund von Geschäftspartnern und weil halt die ganze Welt, gerade die ganzen auch teilweise erfolgreichen Hustlers, die erzählen, der 5 Uhr aufstehen und die Morgenstunde und so weiter. Das kann gut für dich funktionieren, aber ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit früh aufstehst und dich zerstört fühlst und den Tag über nicht fit bist, warum? Ich meine, klar, du kannst dich auch umtrainieren, aber warum? Wenn es doch gerade dein Rhythmus ist und für sich gut anfühlt und du da Bock drauf hast, zum Beispiel, so bin ich gerade drauf, auch gerne mal einen Abend bis 10, 11 Uhr am Laptop zu sitzen, einfach da in Ruhe mein eigenes Ding zu machen, macht mir total Spaß. Ich gehe da wirklich mit gutem Gewissen dann ins Bett, zu wissen, ich habe gerade echt cool durchgezogen, bin vorangekommen und so weiter. Aber ich gönne mir dann auch diese 8 Stunden Schlaf wirklich, dass ich dann erst um 8 aufstehe, locker den Tag starte, um 9 anfangen zu arbeiten, hat mir sau viel gebracht. Also versuch für dich mal diese Paradigmen zu hinterfragen. Musst du früh aufstehen? Musst du so und so viel arbeiten? Auch da frag dich bitte, wie passt es zu dir? Wie hättest du es gerne? Wenn du es nicht weißt, dann darfst du es halt herausfinden. Bedeutet, das wäre die erste Sache. Und Punkt Nummer 2, plan die Dinge, die ihr wirklich ganz klar terminiert. Das heißt, in der Gewohnheitspsychologie nennt man das Ritualisieren. Und Ritualisieren bedeutet, Dinge auf Ort und Zeit ganz klar festzulegen. Das heißt, zu sagen, und das kannst du dir auch wortwörtlich so in den Journal oder so reinschreiben, ich, keine Ahnung, gehe um 6 Uhr in meinen roten Meditationssessel und meditiere bis 6.30 Uhr. Das ist eine klare Angabe von dem, was ich mache, an welchem Ort, in welchem Zeitraum. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, weil häufig haben wir unser Heftchen, auch das ist eine große Empfehlung, natürlich die Dinge aufzuschreiben, wer schreibt, der bleibt, haben in unserem Heftchen ganz viele To-Dos stehen, aber wenn die nicht terminiert sind und nicht ortsgebunden sind und du nicht weißt, was du konkret machen musst, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass da am Ende des Tages immer noch eine ganze Menge drinstehen wird. Wenn du stattdessen in einen Google-Kalender gehst, ich organisiere mich komplett über Google-Kalender, da reingehst und dir klare Zeitfenster für Dinge gibst, kannst du realistisch einschätzen, was ist heute noch möglich und was eben nicht. Und du weißt halt einfach, wann du was zu erledigen hast. Bei mir ist wirklich alles einfach nur in Fenstern terminiert. Also zum Beispiel jetzt nicht auf die Minute genau, ne? Zum Beispiel 8 bis 9 Uhr ist Me-Time. Dort mache ich das, was sich für mich eben gut anfühlt. Tee trinken, meditieren, Journal ausfüllen, was auch immer eben gerade notwendig ist, um für mich halt gut in den Tag reinzustarten. Dann habe ich vielleicht eine Zeit, in der ich Akquise mache und weiß auch, welche 1, 2, 3 Dinge ich in dem Zeitraum mache. Aber das ist halt sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, schreib dir diese Dinge nicht nur als eine To-Do-Liste auf, sondern mach sie wirklich konkrete Zeitblöcke. Und der nächste Fehler, den viele machen, wenn du jetzt super motiviert in der Umsetzung bist, könnte ich dir Brief und Siegel geben, dass ich einen Kalender jetzt sehen würde und der wäre voll mit roten, gelben, grünen und blauen Blöcken und du hättest keine Minute zum Atmen zwischendrin. Bedeutet, Dinge brauchen sehr, sehr häufig mal irgendwie länger als gedacht, bis hin zu, es kommt dir was dazwischen, bis hin zu, du brauchst mal eine Minute Pause. Plan dir Pausen ein. Pausen nicht zu planen ist auch einfach ein großer Fehler, habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Plan dir Pausen mit ein, die gehören genauso mit dazu. Und das ist ein fortgeschrittener Gedanke, da müsst ihr echt gucken, wie ihr ihn für euch implementieren könnt, weil es kommt eben auch darauf an, was ihr jetzt gerade macht, in welchem Umfang. Ich gebe mittlerweile sogar meinen Tagen gewissen Claim. Bedeutet, der Montag ist für mich ein Start in ein neues Unternehmen rein, das ist Vogelperspektive am Unternehmen arbeiten. Das heißt, das ist so ein Kick-Off-Monday, in dem mache ich relativ wenig operativ und viel mehr mit Gedankengut an den Firmen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann wiederum Action. Das heißt, dort werden Dinge umgesetzt, gemacht, getan. Währenddessen in Friday eigentlich nur noch Review ist und nur noch am Unternehmen arbeiten. Und wenn ich Freitag merke, Dinge wurden nicht erfüllt, erreicht, geschafft, wie auch immer, ist Samstag unter Umständen, wenn ich das will und wenn es halt eben auch frei ist, ist der Samstag wie eine Art Joker-Tag, dort halt noch was machen zu können. Und Sonntag ist bei mir bis auf Ausnahmen von Webinaren oder ähnliches sowieso immer komplett frei. So organisiere ich mich, aber das halt auch eben gerade in meinem Standpunkt, in der Wochenstruktur und jetzt mal so ganz grob einfach in der Tagesstruktur. Ja, cool. Da haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen. Ich mache das ganz ähnlich wie du. Super spannend. Letzte Frage, lieber Leon. An welchen Themen arbeitest du aktuell? Also wenn du das teilen magst, wo merkst du gerade, dass du da vielleicht noch Herausforderungen hast? Denn wenn man so auf Social Media irgendwelche erfolgreichen Unternehmer verfolgt, dann denkt man immer, oh, bei denen läuft ja alles perfekt und die haben nie irgendwelche Struggles oder so. Deswegen teil gern mal, wenn du magst, irgendwas, woran du gerade vielleicht ein bisschen zu knabbern hast, woran du gerade arbeitest. Ja, ich bin da super gerne, super offen und transparent und muss sagen, dass es gerade echt keine einfache Zeit ist. Also ist interpretationsweise. Ne? Ich weiß, dass auch solche Zeiten, die man mal mehr machen muss und Dinge aufarbeiten muss und so weiter, auch eine Aufschwungphase sind. Im März, April, Mai werde ich vielleicht mal sagen, hey, die Phase war notwendig, aber tatsächlich ist es gerade so, ich bin als Gesellschafter bis hin zu Gründer selber in 5 Unternehmen drin, 3 eigene, 2 Beteiligungen. Und es ist wirklich in jedem Unternehmen gerade eine Baustelle. Also im Grunde läuft gerade nicht so, wie es will, muss ich ganz offen ehrlich so sagen. Warum möchte ich es auch so offen ehrlich sagen? Erstmal um die Perspektive zu geben, weil wenn du mein Leben siehst, siehst du Buchautor, finanziell auf einem sauberen Ast, du siehst Tesla vor der Tür und was auch immer man jetzt alles rauslesen könnte mit erfolgreich und so weiter, muss auch den Prozess dahinter sehen. Und der Prozess, den habe ich mich ja bewusst gewidmet, in diese Unternehmerschiene reinzugehen, ein bisschen zu Investor ist ein großer Begriff, aber auch einfach meine Gelder zu reinvestieren. Und die Dinge laufen halt auch einfach nicht immer nur geradeaus und so, wie du es halt haben möchtest. Bedeutet, woran knabbere ich gerade? Ich habe jetzt zum Februar hin 3 Mitarbeiter in Richtung Vertrieb eingestellt. Erstmal alle auf Teilzeit. Wo ich natürlich mir gerade die Frage stelle, hey, lohnt sich das? Geht es in die richtige Richtung? Jetzt habe ich in der Firma, auch eben Scamator GmbH, verschiedenste Training, Funnels aufgebaut, um in die Reichweite zu gehen, meine Gelder reinzuinvestieren in Werbemaßnahmen, um dadurch mehr Anfragen zu bekommen. Läuft gerade alles andere, als wie es anlaufen sollte. Und die ersten 1.500 Euro Ad-Budget sind noch nicht gewinnbringend investiert. Ich weiß natürlich, ne, dass es vollkommen normal ist, Iterationsschleifen, investierst vielleicht deine ersten paar 1.000 Euro, dann hast du irgendwann diesen Knackpunkt und dann geht's halt voll ab. Das heißt, da bin ich mir durchaus bewusst drüber. Das heißt, womit ich gerade so ein bisschen zu kämpfen habe, ist natürlich, in vielen Verantwortungen zu sein und auch viele Risiken einzugehen, auch wirklich bis zu 20.000 Euro Kosten zu haben im Februar, also jetzt nur in dem einen Unternehmen, ohne zu wissen, rentiert sich das in dem Maße, wie ich es vorhabe. Das ist eben so dieses Game, was ich spiele. Ne? Und auf der einen Seite kann es manchmal echt so ein bisschen erdrückend sein. Heute ist so ein Tag, wo ich echt sagen muss, da wird es mir einfach so ein bisschen viel. Ich bin es am Wochenende glücklicherweise weg. Deswegen einen Rat, den ich euch nur mitgeben kann, habe ich auch dank Jan Schlangenotto nochmal verinnerlicht. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, gerade rennen zu müssen, wenn das Leben, also ne, ich habe gerade Aufgaben ohne Ende, Bausteine ohne Ende, immer dann, wenn das Leben versucht, dich gerade zu drücken, zu stupsen und du halt einfach auch so ein bisschen die Übersicht verlierst, genau dann macht es vielleicht mal Sinn, dich zurückzuziehen, dich rauszuziehen und genau erst recht deshalb langsamer zu laufen. Das ist jetzt zufällig, aber genau das werde ich jetzt machen. Ich werde mir ab Freitag freinehmen, Freitag, Samstag, Sonntag, komplett frei, bin in der Therme mit Freundinnen und so weiter und werde mich komplett rausziehen, obwohl eigentlich jetzt gerade viele Baustellen offen sind. Aber es macht Sinn, sich mal rauszuziehen, also Energie zu tanken und vor allem auch mehr über die Dinge nachzudenken. Das heißt, mehr mal aus der Vogelperspektive darüber nachzudenken, auf neue Erkenntnisse, Ideen zu kommen, um die Dinge dann lösen zu können, anstatt halt immer nur in diesen Baustellen am Kämpfen zu sein. Und genau das ist gerade so Status Quo. Wie gesagt, es hängt mit vielen Dingen zusammen. Neue Gründung, neue Brand, Business zu. Der Markt verändert sich auch extrem krass, gerade in meiner Branche. Also gibt einfach unfassbaren Wettbewerb in diesem Bereich, wo man gucken muss, wie differenziert man sich und so weiter. Und da kann ich nur abschließend sagen, egal in welche Richtung ihr geht, ob ihr selbstständig macht und so weiter, ihr werdet das ganze Ding nur durchhalten und vielleicht auch durchstehen, bis zu die großen Folge erreichen, wenn ihr euch diesen Prozess committet. Und ein Prozess hat halt eben in der Dualität immer beide Seiten. Du musst an der Beziehung mal arbeiten. Du hast nicht nur diese Honeymoon-Momente, du hast auch die Momente, wo du halt gefühlt gemeinsam heulst und an gewissen Dingen arbeiten musst, wo du vielleicht auch mal streitest. Und genauso ist es halt eben auch im Business. Die Polarität, die anderen Seiten gehören mit dazu und dementsprechend muss ich sagen, so kurzfristig tangiert mich das, geht es mir mal damit nicht so gut, aber aufgrund von Erfahrungen und eben auch meinen Glauben dahinter weiß ich sehr, sehr, sehr, sehr schnell, dass das jetzt gerade nur eine Phase ist, die eigentlich nur eine viel bessere, größere, schönere Phase vorbereitet. Das heißt, was ich gerade konkret mache, wo ich in diesem Struggle drinne bin, ist, ich habe ein Bild, dass ich im Juni bin ich auf eine Wandermastermind mit Mentoren und so weiter. Im Juli bin ich sogar auf eine Sailing-Mastermind. Da segeln wir dann irgendwo in Kroatien. Auch zwischen Unternehmern, da ist Walter Kohl mit dabei. Hoffentlich nicht eine Lüge jetzt. Der Sohn von Helmut Kohl, der war mal Bundeskanzler bis 1998, da wurde ich geboren. Jedenfalls mit wirklich coolen Leuten. Und mein Gedanke ist gerade, und der gibt mir wiederum so viel auch Energie und Zuversicht, zu sagen, hey, das Ganze ist ein Prozess. Ich gebe mir jetzt mal den Zeitrahmen von bis zum Mitte des Jahres und dann will ich auf diesem Boot liegen mit irgendeinem schönen Getränk in der Hand, darf auch alkoholisch sein und sagen, yes, ich habe alles auf einem sauberen Fundament bekommen und die Dinge laufen einfach auch unabhängig von mir. Und deswegen, das ist einfach ein Game, das Leben ist immer ein Spiel, eine Journey mit all seinen Spielregeln und eben Auf und Abs. Und wenn man sich dem committet, dann, wie gesagt, hat man auch mal kurzfristig, wie ich sag jetzt mal, so ein paar Herausforderungen und manchmal so ein paar Zweifel, aber du kriegst es halt sehr, sehr schnell wieder gedreht, indem du deine Perspektive veränderst. Ja, super gut. Richtig wertvolle Impulse waren da dabei. Lieber Leon, ich danke dir von Herzen für die ganzen Einblicke, für deine Offenheit, für die tollen Antworten auf meine neugierigen Fragen. Gibt es etwas, was du zum Schluss noch sagen möchtest, den Zuhörern irgendwie, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Erzähl das gerne noch kurz. Ja, was möchte ich teilen? Am Ende des Tages, also das ist mein erster Gedanke zumindest, ihr könnt mich auf Instagram unter Leons Legacy finden, leons.legacy. Wenn ihr Fragen habt, also schreibt mir einfach, das ist mein privates Profil. Was kann ich gerade am Ende des Tages nochmal dazu teilen? Ich glaube, viele hören diesen Podcast, weil sie auch damit darüber nachdenken, mal was Eigenes zu machen, ne? Ein eigenes Herzensprojekt anzugehen. Das heißt, viele sind vielleicht noch kurz vor diesem Sprung oder haben das vielleicht auch gerade in diesem Moment schon mal begonnen. Ne? Das denke ich, ist gerade so das, was die meisten Leute da so betrifft. Das ist, glaube ich, mit der wertvollste Gedanke, den ich gerade auch mitgeben kann. Stell mal die Metapher eines Baumes vor. Eine der größten Herausforderungen in der Persönlichkeitsentwicklung ist folgendes. Du siehst die Früchte anderer Menschen, wie ein Apfel, Banane, was auch immer, das sind Metaphern jetzt, du sagst, du möchtest diese auch haben. Und jetzt gehst du daher und buddelst sie in einem Garten, ein schönes Loch, hast diese Samen, du pflanzt sie, buddelst wieder zu, gießt das Ganze und so weiter. Und das Ganze braucht eine ganze Menge Zeit, bis diese Samen Wurzeln schlagen, bis sie anfangen zu keimen oder wie man diesen ganzen Prozess nennt, bis da der erste Stiel rauskommt, bis der gedeiht, wächst und so weiter. Das braucht wirklich eine ganze Zyklusphase, bis dann halt irgendwann wortwörtlich das Ding mal Früchte trägt. Und was einfach sehr, sehr häufig passiert ist, wir arbeiten gerade eine Persönlichkeitsentwicklung stark an uns und in uns. Das heißt, wir verwurzeln uns, wir bauen mentale Stärke auf. Und ich glaube, mentale Stärke ist einfach in der heutigen Zeit wirklich mit das Allerwichtigste. Mentale Stärke zu haben, in gewisse Dinge wie meine Phase gerade auch durchstehen zu können, die richtige Perspektive zu haben. Und das ist halt mentales inneres Training. Und irgendwann fragst du dich, wann kommen halt die Früchte? Und jetzt kommen von außen Leute, deine Eltern, Umfeld oder, die sagen, na, machst ja schon monatelang Business und wie läuft's? Und du so, oh Mann, ich habe noch nichts erreicht, irgendwie läuft noch nicht so gut und du fühlst dich halt angegriffen, kriegst Selbstzweifel und so weiter. Vertrau bitte diesem Prozess, dass wenn du wirklich immer jeden Tag dastehst und so ein bisschen gießt und einfach diesen Garten hegst und pflegst, also auch eben deine persönliche Entwicklung und dein Business, vertrau bitte darauf, dass irgendwann ein Punkt kommen wird, der exponentielles Wachstum vorsieht. Ich habe wirklich, das sind diese Iterationsschleifen, die man im Leben fährt. aus 5 Jahren Unternehmertum oder Selbstständigkeit, ja, 5 Jahre sind es nicht, ich bin im 4. Jahr, aber 5 Jahre, die ich sag mal, in der Online-Marketing-Welt aktiv drinne bin, habe ich halt eben 3 Jahre Vorlaufzeit gebraucht, bis dann dieser wirklich Durchbruchmoment kam. Und wenn dieser Durchbruchmoment kommt, dann denken Leute, boah, der hat's ja easy gehabt, das läuft ja alles easy von selbst und dem geht's Erfolg ja so über Nacht. Genau, Erfolg über Nacht. Ich habe sogar mein Buch, eines letzten Kapitel nenne ich sogar den Übernacht-Erfolg, wo ich genau das erkläre. Es gibt so eine Art Übernacht-Erfolg, also du kannst schnell erfolgreich werden, aber weil eine ganze Menge Vorentscheidungen, Gedanken und Entwicklungsschritte gelaufen sind und die sieht man halt nicht. Und deswegen bist du vielleicht gerade in dieser Phase. Deswegen trust the process, bleib da wirklich dran und glaub daran, dass dieser Durchbruchspunkt kommen wird. Ich denke mal, Lena, bei dir war es ja auch so, du bist ja auch erstmal gestartet und es kam halt immer weiter und weiter und vielleicht bist du auch noch von einer weiteren Durchbruchsphase. Da braucht es mentale Stärke, um dran zu bleiben. Deswegen verliert niemals diese Zuversicht und dann glaube ich, das ist mein Glauben über diese Welt, wird alles immer weiter und besser gehen, sage ich mal. Also alles wird positiver und ja, bleib dran an der Stelle. Ja, wunderschöne Worte, da gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Leon. Gerne, gerne.